Denk ich an Deutschland. Dieser Titel aus Heinrich Heines berühmtem Gedicht erhält eine besondere Bedeutung, wenn ihn jüdische Emigranten aussprechen, die vor dem Nationalsozialismus nach Amerika flohen. 1991, ein Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung, reiste die Radioautorin Roswitha Kraus in die USA und geführte Gespräche mit Menschen, die Deutschland einst als ihre Heimat betrachteten, bis Hitler sie dazu zwang, alles hinter sich zu lassen. In ihrem Originalton-Hörspiel lässt Kraus Männer und Frauen zu Wort kommen, die vom Verlust ihrer ersten Heimat erzählen und davon, wie sie sich in Amerika ein zweites Leben aufbauten. Sie sprechen über die deutsche Sprache, die sie bis heute fließend beherrschen, über ihre Begegnungen mit prominenten Exilschriftstellern wie Thomas Mann und Bertolt Brecht und über ihre zwiespältigen Gefühle angesichts des wiedervereinigten Deutschlands. Welche Gefühle bewegen Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen mussten und in der Fremde neu anfingen? Wie lebt es sich zwischen zwei Sprachen, zwei Kulturen, wenn das Herz noch an der alten Heimat hängt, während der Alltag längst in der neuen verwurzelt ist? Denk ich an Deutschland, jüdische Immigranten in Amerika, eine RIAS-Produktion von Roswitha Kraus aus dem Jahr 1991. Denk ich an Deutschland. Jüdische Emigranten in Amerika. Ein Originaltonhörspiel von Roswitha Kraus. Sunny day, breezy and cool though. Highs in the upper 60s to low 70s for the valleys in inland Orange County, mid 60s for the beaches, and in the upper 60s for downtown Los Angeles. The weekend we'll see morning low clouds and afternoon sunshine. It should be a little warmer too. Coming up at 8:50, a good reason why you may want to leave. Exil. Das größte Abenteuer meines Lebens. Es ist jetzt zu heiß für die Blumen. Die verwelken zu schnell. Wenn sie nicht sprengen, denn sonst kochen sie. Dann kochen sie regelrecht. Nicht, dann wird regelrecht, wenn das Wasser wird sofort heiß und dann kochen die Pflanzen. Müssen wir erst wieder warten nachmittags. Da war nicht ein Grashalm trockene da. Trockene Erde. Vollkommen trockene Erde. Es war nicht ein Grashalm hier. Wir sind erst auf eine große Farm gegangen und haben uns Kuhmist geholt, um überhaupt erstmal die Erde aufzubrechen, damit überhaupt was wächst hier drauf. Denn was vorher hier drauf war, haben die Developer alles runtergenommen, um die Erde glatt zu machen, um die Häuser drauf bauen zu können. Also es war böse zuerst. Hat ein Jahr, zwei gedauert, bis überhaupt was gewachsen ist. Und dann haben wir langsam angefangen, Bäume reinzubauen, Pflanzen reinzubauen. Und jetzt sieht es ganz schön grün aus. Hier rechts steht zum Beispiel unser Feigenbaum, der uns jeden Sommer... Große braune Feigen. Riesengroße das sind Feigen. Die türkischen Feigen. Und die sind gut. Mindestens 50 Pfund davon gebracht hat. Meine Frau macht Jam draus oder meistens essen wir es früh zum Frühstück mit Milch. Ja. Gott, die Vögel haben Durst. Ich muss noch mal gucken, das Wasser ist heiß. Viele Leute drüben in Deutschland haben sich gewundert, dass wir nach der langen Zeit noch so fast fehlerlos Deutsch sprechen. Ja. Viele Worte kennen wir nicht, zum Beispiel... Da sind in der Zeit neue Wörter zum Beispiel, rausgekommen. Hubschrauber. Keine Ahnung gehabt, was das ist, nicht? Helikopter. Helikopter, ja. Chopper, wir nennen es Chopper oder Helikopter, ja. Auf kurz. Jetplane, ja. Düsenflugzeug, ja. So in Englisch Jet. Weiß jeder, was gemeint ist. Wenn Gelegenheit war, habe ich Deutsch gesprochen. Und ich erinnere mich an viel deutsche Poesie. Für mich ist immer noch die Sprache von Goethe und Heine und Büchner und Wedekind. Nur wenn wir wütend sind, sprechen wir Englisch. Dann sprechen wir Englisch. Nein. Es kommt schon vor, dass ich mit jemand Englisch spreche und zwischendurch Deutsch mit dazwischen. Ja, dann kriegt man den großen Stier. Dann gucken die einen groß an. Ja, das happens, das passiert. Kann vorkommen. Besonders merke ich es jedenfalls am Abend. Wenn man müde wird. Wenn man müde wird, dann kommen mit einmal deutsche Worte mit dazwischen, wenn man Englisch spricht. Ja. Ganz plötzlich. Das muss in einem drin liegen, das ist angeboren. Ich habe kein Englisch gesprochen. Ich war in einem humanistischen Gymnasium aufgewachsen. So, when I had my visa to go to America, was mache ich? Ich kann nicht Englisch. Denken Sie sich daran an einen Regisseur, der seine Stimme verloren hat, die Sprache verloren hat. I have almost inszeniert jedes Stück bei Shakespeare. Ich kenne es in Deutsch, eine wunderbare Übersetzung. Hamlet ist schön in Deutsch, als es in Englisch ist. And I had in a very short time a very good vocabulary. Aber große Hilfe war mir Griechisch und Latein. Aber wie ich am Pier saß in New York, in my suitcase, all alone, and hörte die amerikanische Sprache, eine andere Sprache. So, die meisten Leute fragen, wenn sie mich nicht kennen, fragen mich doch wohl, merken, dass der Akzent da ist, wissen aber nicht, dass es Deutsch ist. Nicht mal, es könnte Französisch sein, es könnte Schweiz sein, es könnte irgendwas sein. Die meisten wissen nicht. Diejenigen, die in Deutschland gelebt haben, die erkennen den Akzent sehr schnell und wissen, dass ich irgendwie aus Österreich oder Deutschland doch komme. Stört mich nicht besonders. Das ist eins der amerikanischen Dinge, die wirklich wahr sind, dass ein Akzent keiner Weise einflussreich ist. Man kann mit Akzent überall durch und hat keinerlei Minusgefühl dafür. Sodass es ist ganz gleichgültig, ob man einen deutschen Akzent hat, einen englischen, einen französischen oder keinen Akzent. Man ist immer willkommen, überall. Die meisten haben, wir haben festgestellt, die meisten Besucher und Leute, die aus Deutschland rüberkommen, sprechen ein besseres Englisch als hier. Besseres Englisch, wie wir je können. Ja, weit besser. Die haben nicht den Dialekt. Nein. Ich habe Englisch im Gymnasium gelernt. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn man als Junge, als Kind lernt, was man gar nicht, kein Interesse dran hat, dann geht es hier rein und da raus. Nicht? Als wir dann herkamen, haben wir lernen müssen hier. Aber die heutige Generation in Deutschland lernt richtiges Englisch. Wir richtiges haben amerikanisches Englisch. Gelernt, ja, wir haben aber das Englisch, Englisch, Kings Englisch gelernt. Und die haben auch keinen Dialekt. Nein. Die hier rüberkommen. Die rüberkommen, sprechen erstklassiges Englisch. Wenn wir zum Beispiel oft, öfters treffen wir auf unseren Campingfahrts, treffen wir Deutsche, die auch wandern. Ja. Die sprechen 100% amerikanisch. Es kommt zum Schluss zu einer Situation für mich, wo ich keine Sprache ohne Akzent mehr spreche. Ich weiß, ich habe jetzt einen Akzent im Deutschen, ich habe sicher einen Akzent im Französischen und ich habe garantiert einen Akzent im Englischen. Die einfachste Umgangssprache für mich ist jetzt natürlich das Englische, denn das ist ja meine tägliche Umgangssprache. Ich habe mit meiner Mutter und Familie immer Deutsch gesprochen, sodass ich verhältnismäßig fließend im Deutsch geblieben bin. Und besonders wurde eben in unserer Familie die Vermischung der Sprachen nicht erlaubt. Das war eben wieder unsere preußische nationale Einstellung. Ich fand, dass die Sprache muss reinbleiben. Ich hätte, glaube, Hitler hat etwas Ähnliches gesagt. Und so, dass ich wirklich als junger Mann noch sehr oft sehr viel Deutsch gesprochen habe mit meiner Familie. Nur banale Sachen, nicht wahr? Wie geht's und was isst du heute und wie war das Restaurant und so. Deutsch gelesen habe ich nicht sehr viel, obwohl ich ein deutsches Magister hier getrieben habe. Also musste in die Literatur ein bisschen zurück. Und dann, als meine Familie langsam abstarb und meine Umgangssprache nur noch Englisch wurde, ist Deutsch natürlich schwieriger geworden für mich. Und es fehlen mir eine ganze Menge Wörter. Mein Englisch ist pur. But we never spoke German. But there was one night and I was sitting in my room. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. I had the radio on. And the voice of Lotte Lehmann came over. Im wunderschönen Monat Mai. Und es war, als ob das Eis bricht. Und ich war free again in meinem Bewusstsein, dass Hitler hat nicht die deutsche Sprache erfunden. Er hat sie nur banaler gemacht. Übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und Staat. Das Geheimnis der Sprache ist groß. Ein deutscher Schriftsteller, an Verantwortung gewöhnt durch die Sprache, und sollte schweigen, ganz schweigen, zu all dem unsühnbar Schlechten, was in meinem Lande an Körpern, Seelen und Geistern, an Recht und Wahrheit, an Menschen und an dem Menschen täglich begangen wurde und wird. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann. Die Berliner Bibliothek, die erste, die ging verloren, vollkommen. Ach so, also da konnte fast nichts mehr. Nein, das haben die Nazis ja. Februar, März, April, nicht? Beschlagnahmen. Die haben alles verauktioniert, eine Mark per Band. Und das war welches Jahr? 33. Gleich 33, sofort. Ja. Und dann haben wir ein Stückchen vom Scheiterhaufen ja, davon. Richtig. Die Bücher wurden verbrannt und später schickt uns jemand so und so Rabbi Gabriel. Ach ja, gut süß. Mhm. Das war im Scheiterhaufen, da sah jemand das liegen und hat es erkannt und hat es dann später, Jahre später, Feuchtwange zugeschickt. Noch mit dem Sandgeruch dazu wahrscheinlich nicht. Das war eine Zeit, wo man nicht genug essen konnte, wie man kotzen möchte. Mr. Breck, when did you arrive in the United States? May I? I arrived in July 21st at San Pedro. July the 21st, 1941? That's right. At San Pedro, California? Ja. Wer kennt mich denn jetzt noch in Deutschland? Das ist kaum jemand. Das ist alle Kamelen. How do you spell your name? Brecht, B-R-E-C-H-T. The Many Lives of Martin Wagner. As far as I know, I had two lives. Ich bin der Walter Bodländer. Walter Bodländer. Ich bin aus einer Zeit des deutschen Expressionismus in seiner vollen Blüte, während der Tage der Weimarer Republik. Hasenclever, Tolle, Korngold, Barlach, natürlich Wedekind. Wir sind geborene Deutsche, alright, das ist natürlich nicht abzuleugnen. Aber wir haben kein Gefühl mehr dafür. Aber das Gefühl ist nicht mehr da. Ganz und gar nicht. Keine Sehnsucht oder irgend sowas. Fahren wir nicht ins Wort. Ich bin niemals zurückgegangen. Natürlich war es. Ja, unbedingt. Aber man muss sich darüber klar werden. Unsere Heimat ist hier jetzt. Das ist unser Leben. Es ist nichts mehr dort, was einen hält oder was einen gehalten hat vorher. Natürlich sieht man, freut man sich, wenn man zum Beispiel zur Pfaueninsel kommt. Das ist, ja. Das sind alte, schöne Gegenden, was nichts mit Menschen zu tun hat, was nichts mit Politik und nur mit Landschaft zu tun hat. Ja, das hat alte Gefühle wieder aufgeweckt, selbstverständlich. Aber so wie Menschen da waren, waren wir Amerikaner. Ich bin seit 38 mir klar geworden, dass ich kein Deutscher war. Und allerdings bin ich auch nie was anderes geworden. Obwohl ich jetzt amerikanischer Staatsbürger bin, halte ich mich nicht als ein Amerikaner per se, sondern als ein Weltbürger. Das ist auch mein volles Verständnis im Leben überhaupt, dass Nationalität eine sehr geringe Rolle spielen sollte. Ich bin in einer ganz komischen Situation. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin in Dänemark geboren, in Aarhus. Wenn ich 2 Jahre alt war, hat mein Vater eine Stellung in Stettin angenommen. Zunächst mal komme ich von einer schlesischen Familie. Wir sind in Schlesien oder jedenfalls in Schlesien-Gebieten seit ca. 300 Jahren. Und mein Vater hatte eine Fabrik geleitet, die wurde von einem der preußischen Königin im Jahre 1750 oder sowas vermittelt. Mein Großvater war ein Lehrer im Königshaus. Also wir sind also eine lange deutsche Familie gewesen und besonders meine Familie war so preußisch, wie man nur sein könnte, ohne ein Junker gewesen zu sein. Und als dann die Nazis eines Tages kamen und erklärten, dass Juden wirklich nicht Deutsche waren, das war dann ein großer Schlag, denn ich wurde nur als preußischer Junker aufgezogen, musste alle die guten Arten, wie man sich verhält, wurde mir gelehrt. Und dass dann das plötzlich nicht mehr auf mich gelten sollte, war sehr seltsam. Aber wenn man wirklich irgendwie Mitglied an einer Verbundschaft ist und dann rausgeschmissen wird, das tut besonders weh, nehme ich an. Und dadurch ist mein Verhältnis mit Deutschland im Mieten stark gebrochen worden. Das Einzige, würde ich sagen, was ich seit dem letzten Weltkrieg, wo ich nicht widersprochen habe, wenn in Unterhaltungen jemand sehr antideutsch sprach, das lasse ich gelten. Ich meine, ich habe mich dann nicht darüber unterhalten nach Auschwitz und, nicht? Aber das wird jetzt auch immer weniger. Nicht? Man muss mal einen Frieden machen mit sich selbst und mit der Vergangenheit. Nicht? Einmal ja, muss ein Frieden ja, irgendwo es, gemacht werden. Es wird noch dauern, noch Generationen. Also was Deutsche, ja, was Deutsche anbetrifft. Ja. Nicht? Dann sind ja immer noch die Kinder und die Enkelkinder und so weiter von den Betroffenen. Nicht? Also da. Aber das hört man jetzt immer weniger. Nicht? Aber wenn manche so andeutungsweise auch von Latinos nicht, und, oder Schwarz oder was auch immer ist. Ich bin ein sehr, glaube ich, toleranter Mensch, aber nicht tolerant, was Intoleranz anbetrifft. Nicht? Das sind, naja, die Versehrten. Für mich any kind of Nationalismus ist tabu. Die einzige Lebensform ist Demokratie. Aber ich bin kein Politiker, ich bin kein Diplomat. Ich habe nur versucht, durch mein ganzes Leben das Beste und Ehrlichste Theater zu machen. Ich bin aus einer Zeit des deutschen Expressionismus in seiner vollen Blüte, während der Tage der Weimarer Republik, Hasenclever, Tolle, Korngold, Barlach, natürlich, Wedekind. Ist das noch? Wie stapfen wir einst als Kinder so stramm, barfuß durch alle Pfützen und ließen uns den kalten Schlamm hoch über die Knie spritzen, wie einst als Kinder durch Hain und Flur. So stapfen wir heute durchs Leben. Der ganze Schlamm der modernen Kultur bleibt uns an den Beinen kleben. Lass dich's nicht schaudern. Was ist dabei? Wir scheuen nicht Ottern, nicht Nattern, solange nur der Kopf und die Brust sind frei und im Sturm deine Haare flattern. Das ist Wedeke. Ich bin ein Schauspieler und Regisseur in Deutschland gewesen, lange Jahre. Meine letzte Inszenierung hier war Wozzeck. Und da war ein Kritiker, der in meiner Zeit in Deutschland war, der jetzt für eine amerikanische Zeitung seit langem schreibt. Und der schreibt, dass ich ein Pillar, eine Säule des deutschen Theaters war. Das ist etwas übertrieben. Ich war ein bekannter Schauspieler und ich war ein sehr bekannter Regisseur. Ich war der Nachfolger von Max Opitz in Breslau, Vereinigte Theater. Das war ein wunderbares Theater. Wir haben zwei Schauspielhäuser gehabt und dann ein Ensemble von ungefähr 80 Schauspielern. So, da konnte man alle Stücke, die man wollte, machen. Ich habe die gleichzeitige Uraufführung einen Tag später von Hauptmann von Köpenick gemacht, was einen Tag nach Berlin. Ihr Hauptmann von Köpenick. Wir beide haben am Berliner Jüdischen Kulturbund Theater gearbeitet. Harriet als Kostümschneiderin. Das war nachher erst noch die Teppiche im Theater genäht und die Vorhänge genäht. Was immer gebraucht wurde, habe ich gemacht dort. Und dann war ich nachher, als es losging, Kostümschneiderin und Logenschließerin. Ja. Und das war natürlich ein hochinteressantes Gebiet, denn jeden Monat haben wir eine neue Oper gehabt oder ein neues Schauspiel gehabt. Also es mussten dauernd neue Kostüme hergestellt werden. Genauso für mich, ich war als Bühnenmaler, Bühnenarbeiter und Bühnenbilderbauer. Dadurch habe ich Tischlerei gelernt. Da haben wir gearbeitet von 1933, vom Takt der Entstehen des Kulturbundes bis unserer Auswanderung 1939. Ist genauso, wie es schon in den 40er Jahren war, da saß Hilde und da war Feuchtfanger, da hat er diktiert. Und da hat Hilde ihre Tippfehler gemacht hier, nicht? Ich war in New York endlich angekommen und da war die Depression, es war furchtbar schwer, eine Stellung zu finden. Und da sah ich eines Tages einen Anschlag an der Bibliothek, Volunteer Teachers Sort for Beginners English. Und das konnte ich. Und da lernte ich einen Mann kennen, der sich der Refugees angenommen hatte, von einer Gesellschaft dort. Und er sagte, jetzt kommen all die deutschen Schriftsteller. Und ich kenne Leon Feuchtwanger von seiner Lecture-Tour. Und wir waren wie zwei Finger an einer Hand. Das machte mich sehr suspicious. Und er gab mir aber einen Einführungsbrief und ich kam zu Feuchtwanger. Und er sagte, vielleicht kann ich sie nur 3 Tage behalten. Und ich brachte meine Schreibmaschine und Papier und Bleistifte. Und er warnte mich, wovon man nicht zu viel hat, hat man zu wenig. Und dann fingen wir an zu arbeiten. Und fing gleich an mit Teufel in Frankreich. Stimmt's? Das war Ja. Das war das erste. Ja, er wollte seine Erlebnisse in Frankreich in den französischen Lagern so schnell wie möglich niederschreiben, sobald sie ihm noch im Gedächtnis frisch waren. Und er wollte auch nicht objektiv sein. Er hat verschiedene Farben Papier gehabt. Angefangen, die erste Version war auf roten, dann kam grünes, blaues, beigefarbenes und dann weiß. Und das sollte die Reinschrift sein, aber war meistens auch noch Korrekturen. Furchtwanger war sehr gründlich. Und er arbeitete jeden Tag, auch Wochenend und so weiter. Hat er dann mit der Hand korrigiert? Oder? Er hat zum Teil dann Randbemerkungen gemacht und Verbesserungen. Und dann habe ich es nochmal abgeschrieben, nicht wahr? Und dann hat es nochmal diktiert. Und für jeden Kapitel hat er erst ein Resümee gemacht von dem, was kommt. Er war ein sehr gründlicher Arbeiter. Und ich wurde dann auch eingeladen, dann manchmal das Telefon, da war Hilde Waldau. Ja, Herr Feuchtfanger liest nächsten Freitag aus seinem neuesten Roman so und so Kapitel, nicht? Yeah. Und da kam ich und war noch unverheiratet. Später kam Lenore mit. Yeah. Und oben, nach gehen wir nach oben, nicht mal? Und da saßen Thomas Mann, da saß Heinrich Mann, da saß Bruno Frank und. Und ich saß ganz in der Ecke hinten, ich war ganz sehr eingeschüchtert, nicht? Als er vorgelesen hat. Mhm. Das war immer Hilde, die mich uns alle eingeladen hat. Ja. Und ich wurde immer beschuldigt, ich würde so streng sein mit der Zeit. Aber das mussten wir sein, weil Thomas Mann, wie Katja Mann uns sagte, um 11 Uhr im Bett sein muss. Da müssten wir pünktlich anfangen. Ich habe es mir nicht träumen lassen. Es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich meine höheren Tage als Immigrant zu Hause enteignet und verfemt in tief notwendigem politischem Protest verbringen würde. Ich bin weit eher zum Repräsentanten geboren als zum Märtyrer. Denn er war der berühmteste. Aber man kaufte seine Bücher nicht. Ja. Nicht mehr. Man tat nur so. Ja, ich der Frau über Thomas Mann. Ja. Na, in Europa kannten sie sich, aber waren selten zusammen, nur bei Veranstaltungen und so weiter. Nicht? Aber hier wurde es eine sehr enge Freundschaft. Und die waren sehr oft zusammen. Bitte? Alfred Neumann. Alfred Neumann war eine Zeit lang hier, ja. Ja, er hatte Erfolge auch beim Film. Und hatte einige einige Drehbücher dort angebracht. Nicht? Aber Thomas Mann und Katja und Martha und Leon Feuchtner, die wurden sehr enge Freunde hier, was sich auch dem Briefwechsel widerspiegelt. Besonders nachdem Thomas Mann nach Europa, nach Zürich, nicht ging. Dann haben die weiter korrespondiert. Diese Bände kommen jetzt im Sommer heraus. Ich habe gerade heute Nachricht erhalten, dass die restlichen Druckbogen morgen, übermorgen eintreffen müssen, am 28. zum Umbruch, nicht? Und dann kommen die Bände im Sommer heraus. Und dann von anderen natürlich war mit Brecht sehr eng befreundet. Die haben nicht in diesem Haus, sondern in den vorhergehenden Simon zusammengeschrieben. Und dann, die waren sehr oft, das war wohl sein engster Freund. Der einzige Schriftsteller, über Freund, mit dem er sich geduzt hat, war Bruno Frank. Aber das war früher eine enge Freundin, aber später nicht so sehr. Zum Teil aus politischen Gründen. Der Bruno Frank war sehr eifersüchtig auf Brecht. Aber auch, dass er mit ihm zusammenarbeitete, Feuchtwanger konnte nur mit Brecht zusammenarbeiten. Ja. Und Brecht wahrscheinlich aus diesem Kreis auch bloß mit Feuchtwanger. Ja, sicher. Thomas Mann konnte ihn nicht ausstehen, nicht? Unter den anderen Heinrich Mann schon und Leon. Bitte? Sie sind sich begegnet und ja, ich war einmal bei einer Dame namens Eva Herrmann, die auch eine Art Salon hatte. Also Salka Viertel hatte einen Salon hier im europäischen Sinne und Eva Herrmann, eine deutsche Amerikanerin. Und da war ich auch mal zum Tee eingeladen und da in der Tat, da war Thomas Mann und Brecht. Ja. Ich möchte noch ein Wort sagen, Herbert Braun, nicht? Dass man sagt, Leon Voigt war nach, er habe sehr luxuriös gelebt, man spricht vom Schloss am Meer und. Geld ausgegeben hat er für Bekleidung, für Autos, für Reisen überhaupt, also quasi nichts. Weine, ja, zuweilen mal einen guten Wein, aber nicht mehr, als wir es tun, nicht? Aber wenn es ihm mal gut ging, Book of the Month, Goya zum Beispiel war Book of the Month, was hat er mit dem Geld gemacht? Bücher gekauft. Zuerst hat er Schecks geschrieben für all seine Freunde, von denen er wusste, es ging ihm nicht. Das war das Erste, wenn er eine größere Summe bekam. Ja, Herr Heinrich Mann unterstützte, er hat Döblin unterstützt, aber die wussten es nicht. Und Brecht, ja, aber die wussten es nicht. Er hat es im European Film Fund gegeben. Ähnlich hat es ja auch Dieter getan. Er hat auch Leute unterstützt, und zwar in Paris. Freund von mir durch seinen Film, ja, ja. Und seine Frau besonders haben sich da, und auch die Frau von Bruno Frank, Liesel Frank. Ne? Waren auch politische Gespräche geführt oder nur Literatur? Die Diskussion nach dem? Ja. Kaum. Nur literarisch. Nein, die haben sich wirklich auf das konzentriert, was gelesen wurde. Und dann haben sie halt Heringssalat gegessen. Ja. Da war zu spät. Ich hatte kritische Unterhaltungen. Besonders wenn ich Ludwig, Marcuse und Sascha abholte. Die wohnten in Beverly Hills und kamen hierher. Und er ist vor allem Kritiker, war Kritiker, Marcuse. Und dann, wenn wir so um 22:30 nicht raus und ins Auto, fragte er mich, also Hofer, was, naja, ich war zurückhaltend, aber dann hat er los mit Marcuse, nicht? Und dann hat er ungehemmt gesprochen, nicht? Über Politik oder? Nein, über den Roman. Über den Roman, ja. Ja, was er davon hielt. Ne? Dann gehen wir mal hier durch. Hier ist die, das Frühstückszimmer. Da haben Sie auch, wenn Sie Thomas Manns eingeladen haben oder eine andere Party, haben Sie hier gegessen, da können Sie alles hier schon einrichten. Und da geht eine Treppe runter zum Garten. Das ist die Küche. Wo ist die? Und dann gehen wir mal hier. Da werde ich mal vorgehen wegen der Lichter. Okay. Hier war die Wäscherei, hier war Storage, da sind auch noch mehr Bücher. Hier war der Maidsroom und hier war Bad, Shower und Toilette für die Maid. Gehen wir mal auf die Terrasse, ne? Das ist ja auch so etwas, was man so bewundert, sich hier so hinzusetzen, einen Hang, diesen Blick zu haben und zu arbeiten und letztlich unbeeindruckt von solchen Gestalten wie Hitler oder so, einfach an der Arbeit zu bleiben. Ja. Der Brecht, was hat er hinter sich gebracht? Im Exil? Dann das zweite Exil, Entschuldigung. Das Exil aus Amerika nach Deutschland zurück, nicht wahr? Denn der Brecht ist doch hier gegen den McCarthy, durch den McCarthy-Period, konnte doch kaum noch in Amerika bleiben. Er musste dann. Er wollte nicht. Es war noch, also noch es nicht war gerade McCarthy. Am Anfang. Er ist ja 47 und zurück. Na, aber er ist, und die eigentliche McCarthy, naja, war schon Martin Dies und so weiter vorher, aber das eigentliche McCarthy, die McCarthy-Zeit begann so 49 bis 53, nicht? Aber war nicht Brecht auch vor dem Committee und ja, hatte da noch Verhör in Washington. Eben, ja, klar. Have many of your writings been based upon the philosophy of Lenin, Marx? No, I don't think that is quite correct. And but of course, I studied had to study as a playwright, I think, who wrote historical plays. I, of course, had to study Marx's ideas about history. Mr. Breck, since you have been in the United States, have you attended any Communist Party meetings? No, I do not think so. Er war ja unbekannt, als er hierher kam. Nicht? Und blieb es eigentlich auch. Und blieb es auch in Amerika. Nicht? Bei den Gesellschaften wurde Amerikanern, auch gebildeten Menschen vorgestellt. Aha, how do you spell your name? Brecht, B-R-E-C-H-T. Wie reagierte er? Ja. Ah ja, the Three Penny Opera. Oh ja, I heard about that. Nicht? So weit ging es nicht. Aber nicht weiter. Nicht? Er wurde ja später erst wirklich bekannt in Amerika. Heute schon. Nicht? Eigentlich zwei Jahre vor dem Tod erst setzte er sich durch. Ja. Denken Sie sich daran an einen Regisseur, der seine Stimme verloren hat, die Sprache verloren hat. Ich habe umsatteln müssen, ich habe keine Arbeit als Künstler machen können, bin Tischler geworden, mit Harriet, der Schneiderin, sofort einen Job bekommen. Also für sie war es günstiger als für einen Mann, der wenig Englisch konnte und kein Soldat war vorher. Aber wir haben es geschafft. Wir sind zur Schule gegangen, haben Englisch gelernt. Ich bin zur Schule gegangen und habe amerikanische Advertising, also Reklame gelernt. Wir haben unsere Bürgerschaft gemacht nach 5 Jahren. Den Tag, den feiern wir heute noch. Jedes Jahr. Unser stolzester Tag, dass wir amerikanische Bürger geworden sind. Und dann ging es langsam vorwärts. Für mich war es ein zweites Leben. Im vorigen Jahr war ein langer Artikel für mich in der Times. Sehr, sehr gut geschrieben. Und die haben geschrieben, the many lives of Martin Wagner. As far as I know, I had 2 lives. And es ist, das Komische ist, dass es beinahe 50-50 ist. Durch mein ganzes Leben. Da hat immer einer eine Hand über mich gehabt. Wir haben Glück gehabt. Immer Glück gehabt. Immer durchgekommen. Bis wir endlich die Möglichkeit hatten, nach Shanghai auszuwandern. Und das war das letzte Schiff, die letzte Gelegenheit nach Shanghai. Die wollten keine mehr rüberlassen, weil es schon überfüllt war von Immigranten. Das haben wir noch geschafft, noch zum Schluss meinen Vater auch mitzukriegen. Er wollte ursprünglich auch nicht mitkommen, solche alten Leute wollten nicht mit, die sollten nicht dann mitkommen ins Ungewisse. Wir hatten noch keine Ahnung, was Shanghai ist. Wir wollten nur raus, ganz keine egal. Keine Sprache gekannt, kein nichts. Kein Klima hatten wir nicht gewusst, wir wollten nur aus Deutschland, weil wir wussten, was uns bevorsteht. Die ältere Generation, wie meine Eltern, haben das nie für wahr haben wollen, was wir glauben würden, was geglaubt haben, was kommen würde. Die haben das nicht für möglich gehalten. Ich war in Breslau in einer guten Stellung. Ich denke, das war mein 4. Jahr in Breslau. Und Max Opitz had left, verließ Breslau, um Filme zu machen. Und ich war in seiner Stelle engagiert. So, alles war gut. Ein gutes Ensemble, sehr nette Schauspieler. Am Tage nach dem Reichstagsbrand, nachdem Hitler bekam Kanzler, wir hatten ein Ensemble auf 80 Schauspieler, ungefähr 20 oder 30 kämen ins Theater mit den Littlesen. Hakenkreuzen, Windjackenbrüdern, was SA und SS, Mixer. Und ist hier ein Herr Martin Magner und sagt, ja, ich bin. So, Ja, Sie wissen, dass der Intendant über die Grenze geflohen ist, Paul Warner. Der war, was man damals nannte, für ein Volljud. Diese Sache mit der deutschen Großmutter, jüdischen Großmutter, kam etwas später. Damals war das alles noch im Entstehen. Und sie sind stellvertretender Intendant. So, ich war gezwungen. Ich konnte nichts machen. So habe ich die anderen zwei Regisseure zusammengerufen und wir haben uns gut verstanden. Und gesagt, ihr, das ist eure Sprache. Was sind wir ohne unsere Sprache? Ich kann hier nicht bleiben. Es ist mir unmöglich. Aber vielleicht ist es euch möglich. Vielleicht werden die Verhältnisse so, dass ihr es ertragen könnt. Aber um den Spielplan zu machen, können wir es nur so machen, dass ich mache alle die Klassiker und leichte Lustspiele und harmlose Stücke. Und ihr macht alle die Stücke wie Schlageter, all die Nazi-Stücke. Ich kann es nicht machen. Eines Abends, so ja, das war die Premiere, Marsch, 21. März 1933. Wir haben ein Stück gemacht, Achtung, frisch gestrichen, Komödie. Gehe in mein Büro, Intendantenbüro, und da sind sieben Letter, sieben Briefe der Entlassung gegen sieben Schauspieler und Schauspielerinnen unter 80. Sieben. Entlassung aus künstlerischen Gründen. Alle Juden. Und ich sollte das zeichnen. Sollte man die Unterschrift geben. Ich war stellvertretend hintereinander. So lockte diese Briefe. Doch, nee. Nicht mehr. Mir nicht. So, ich bin in mein Hotel gegangen, ich habe immer damals gerne in Hotels gewohnt, habe nicht gewartet für den Morgen, um nur mein Geld von der Bank zu nehmen, zu verdächtig. Und habe den Nachtzug nach Wien genommen. Das war die Nacht, 21. März. So habe ich Deutschland verlassen. Dann war ich in Wien, habe ein sehr stark politisches Kabarett gegründet. Die Wiener nannten es Magnus Kamp. Und wie der Anschluss nahe kam, habe ich ein Angebot gehabt, nach Prag zu gehen, ans Deutsche Theater, um Opern zu inszenieren, was für mich neu war, mich interessiert hat, und ich wäre sowieso gegangen. Und in Prag bin ich Zeuge gewesen, Einmarsch der Nazis in Prag, die Czechoslovakian people, Menschen, running down Václavské náměstí, die Hauptstraße, grown up men, Tränen down ihr Gesichter. Unsere Freunde haben uns verraten. München, Chamberlain, Friede in unserer Zeit und all den anderen, all den Horror-Thing. An den Mauern der wenigen Synagogen sehen die Vorbeigehenden die missbrauchten Sterne Davids. Besudelt sind etliche Brücken und Straßen mit den verfluchten Schmähungen von einst. Ich habe Prag verlassen mit einem tschechoslowakischen Passwort, den ich von der tschechoslowakischen Regierung bekommen hatte, durch Vermittlung des amerikanischen Konsuls. Aber ich musste zur Gestapo gehen, um einen Stempel zu bekommen, Ausreise. Ich war dort. So ein langes Verhör. Sie haben mir nichts getan. Sie kannten meine ganze Geschichte. Aber einer von den Gestapo-Leuten sagte zu mir, ich bin Breslauer. Haben Sie die Inszenierung von Hauptmann von Köpenick gemacht? Sagte ja. Ausgezeichnet. Put a stamp in mine. Of course, damals, das war in 39. Wenn man ein amerikanisches Visa hatte, die wollten es nicht vollständig mit Amerika verderben. Das war alles noch nicht so. Ich erinnere mich eine Zeit lang mal, das war kurz vor der Kristallnacht, dass wir mein Vater und ich in einer anderen Garage. Nicht in unserem Haus, sondern ganz woanders übernachtet hatten. Nicht, weil wir nicht waren zu Hause, mussten Wache halten. Nicht? Und da hat meine Mutter einen bestimmten Blumentopf ins Fenster gestellt, sodass wir wussten, ob Nazis nach uns gefragt hatten, ob die Luft rein war sozusagen. Ne? Man hat auch von einem Tag zum anderen gelebt damals. Man nie gewusst, was der nächste Tag brachte. Ne? Wir sind öfters verschlagen worden in Deutschland. Nicht? Auf den Fahrrädern sind sie hinter uns hergerannt. Woher die gewusst haben, dass wir Juden sind, keine haben keine Ahnung. Gehabt, nicht? Wir haben keinen Stern wenn gehabt. Wenn wir nachts nichts. Nach Hause kamen, von der am Kurfürstendamm, kamen sie hinter uns hergerannt. Die Leute, man kann sich das gar nicht vorstellen, was damals wirklich passiert ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Nicht? Das kann man nicht nachfühlen, was, auch wenn man es liest, in Büchern liest. Nicht? Das war unser Glück noch, dass wir rausgekommen sind. Das war rausgekommen zur rechten Zeit, mit dem letzten Schiff. Die überlebenden Juden empfangen am Morgen mit ihrer Post unscheinbare Briefe. Ohne Absender enthalten die alten Drohungen. Ich hatte zwei Affidavits. Eins war finanziell genügend, das andere war zeitlich genügend. Und nie wurden die beiden Akte gefunden. Und ein Nachbar von mir schrieb mir offene Postkarten, er weiß, dass ich mich mit Arien assoziiere. Und das war furchtbar gefährlich. Und da hat man mir ein Visum nach England besorgt. Und dort habe ich dann am gleichen Tag die Arbeitserlaubnis bekommen und die Einreise für Amerika. Aber in Amerika war meine Familie, da bin ich natürlich daher gefahren. Das war in New York, nicht? Ja. Ja. Und wann sind die Feuchtwanger hierher gekommen? Die sind dann 41, sind im Februar hierher, ist er hierher gefahren. Und dann kam auch Frau Feuchtwange, die kam eine Woche nach ihm an. Und dann im Februar sind sie hergefahren und sind nach Mexiko gefahren und sind hier eingewandert, legal. Ach so, durch Mexiko durch. Ja. Und hier sind Brecht und Feuchtwange zum letzten Mal zusammen auf der Terrasse hier unten. Das wird immer wieder haben. Ja. Und hier ist Feuchtwange hinter Stacheldraht. Ein Unbekannter hatte die Aufnahme gemacht und hatte sie an den amerikanischen Verlag geschickt, an Hübsch, seinen Freund dort. Und der ist mit dieser Aufnahme zu Frau Roosevelt gegangen und die hat daraufhin von ihrem Mann die Bewilligung bekommen, dass alle, die in Frankreich gefangen waren, also nicht raus konnten, Affidavits bekamen, damit sie rauskommen konnten. Feuchtwanger und Frau Feuchtwanger müssten noch zu Fuß allein über die Pyrenäen gehen. Zu der Zeit war es völlig unmöglich, nach Amerika zu kommen, weil Quotas eingerichtet waren. Der einzige Platz, der offen war zu der Zeit, war Shanghai. Und wir haben das große Glück gehabt, auswandern zu können. Harriet hat sogar noch ihren Vater mitnehmen können. Meine Eltern, mein Vater wollte nicht, der war ein deutscher Offizier. Er wollte nicht aus Deutschland raus, hat ihm aber nicht geholfen. Nazis haben ihn auch abgeholt und er hat Selbstmord begangen. Meine Mutter wissen wir nicht, wo sie geblieben ist. Shanghai war kein leichtes Leben, im Gegenteil, es war sehr, sehr böse und wir sind doch völlig ohne Geld hingekommen, ohne alles. Mit 10 Mark aus Deutschland. Ja. Also es war schlimm, es war ganz schlimm, aber wir haben gelebt. Darum reden wir nicht darüber, denn wir wissen, den Leuten, die in Deutschland gelebt haben, die haben nicht gelebt. Ob sie Geld gehabt haben oder nicht, sind alle umgekommen. Ich war das letzte Mal in Deutschland 1938 auf Ferien. Meine Eltern hatten schon vorausgesehen, dass ich ins Ausland kam. Wurde also in Schweiz ausgebildet, bin aber immer auf Ferien zurückgefahren. Und dann 1938 war das letzte Mal, dass ich in Breslau war. Und seitdem bin ich nach Deutschland nicht zurückgekommen, bis 1945. Im Januar 1945 waren wir in der Gegend vom Hürtgenwald, auf Englisch the Hürtgen Forest Battle, nach dem Durchbruch durch die Siegfried-Linie. Ich war in der amerikanischen Armee und eines Tages kam der Befehl, mit einer Tankkolonne an den Rhein durchzustechen, um eine Rheinbrücke zu finden, die noch nicht explodiert worden ist. Und das war ein sehr, auf mein Leben sehr entscheidender Moment, nicht nur in ein Gefecht zu kommen gegen deutsche Truppen, denn das fing schon an, als ich in der Invasion mitgemacht hatte in Normandie, sondern eben besonders ins wirkliche deutsche Gebiet, im Westen, im Westrheingebiet, durch deutsche Dörfer und Kleinstädte zu fahren mit dem amerikanischen Tank. Das war wohl so die letzte Zeit, wo ich nochmal in Deutschland war. Das war also 1945. Und da gab es keine Nazis damals. Das war sehr interessant. Die ganze Bevölkerung schwörte, dass sie gegen die Nazis gekämpft hätten. So, das waren meine letzten Eindrücke von Deutschland. Sie waren nicht sehr erfreulich. Es war das letzte Boot, das von Europa nach Amerika ging. Es war September 2, 1939. Es war der Tag, wo Hitler in die Polen marschierte. Wir waren auf der Hohen See. Das letzte Schiff, die letzte Gelegenheit nach Shanghai. Die wollten keine mehr rüberlassen, weil es schon überfüllt war von Immigranten. Ich bin niemals zurückgegangen. Es war eine böse Zeit, eine ganz, ganz böse Zeit. Aber wir haben gelebt. In Deutschland hätten wir nicht gelebt. Darum sind wir China dankbar, sehr dankbar. Denn ohne das wären wir heute nicht am Leben mehr. Viele Leute stöhnen und beklagen sich über die Zeit. Wir tun es nicht. Wir sind dankbar. Sonst wären wir heute nicht hier. Aber es hat dann nach dem Kriege 2 Jahre wieder gedauert noch, bis wir endlich nach Amerika kommen konnten, einwandern konnten. Auch als wir durch die Golden Gate Bridge in San Francisco mit dem Schiff durchfuhren, hatten wir beide $2,50 als Geld mit uns. So sind wir gelandet hier, konnten kaum Englisch sprechen, hatten wenig Freunde, so gut wie gar keine, und keine Verbindungen. Der Anfang war sehr schwer hier, aber wir waren Gott sei Dank noch gesund genug und jung genug, um es durchhalten zu können. You dare to dream, really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away. Ist riesig, riesengroß. Die Entfernungen sind unwahrscheinlich. Ne? Kalifornien ist das Pionierland, ursprünglich, heute nicht mehr. Und trotzdem ist da viel übrig geblieben von. Die Leute hängen voneinander ab, helfen sich gegenseitig, viel mehr als im Osten. Oh ja, ganz anders. Die Verbindung ist viel leichter herzustellen zwischen Leuten. Natürlich gibt es Ausnahmen, selbstverständlich, aber der größte Teil der Menschen ist. Das macht sich schon in der Kleidung bemerkbar. Die Leute sind viel leichter angezogen hier und nicht so offiziell wie im Osten oder wie in Deutschland. Sie können hier überall im Hemdsärmel rumgehen. Im Osten können sie das nicht. Ne? Kalifornien ist freundlicher, viel freundlicher als ja. Der Osten. Und wenn ich uns selbst beschreibe, muss ich sagen, wir sind outgoing. Wir sind Leute, die sich nicht zurückhalten. Wir sprechen, wir versuchen, Leute kennenzulernen. Das war früher nicht der Fall. War früher nicht der Fall, gar nicht. In Deutschland war das nicht der Fall. Da hat keiner mit einem anderen auf der Straße gesprochen und gesagt, guten Tag, und den man gar nicht kannte oder so. Hier ist das gang und gäbe. Und man lernt davon. Dadurch, dass wir eben nun besonders in dieser Gegend schon so lange leben, wir kennen uns alle. Nicht? Es ist ein Unterschied zwischen Kalifornien und East. Oh ja, im Osten sieht es anders aus. Großer Unterschied. Osten, New York. Kein Mensch hat mit dem anderen was zu tun. Kein Mensch kennt. Wenn Leute in einem Apartmenthaus wohnen, kennen sich alle nicht. Man kennt sich hier, man guckt sich aber nicht gegenseitig in den Top. Aber man hilft sich. Für mich war es ein zweites Leben. Erst als Regisseur der Oper, Chicago Oper. Dann habe ich ein Theater gegründet in einem sehr netten Ort, near Chicago, Evanston, und habe das gehabt. Dann hat mich NBC engagiert, das Producer, Director. Dann haben sie mich von Chicago nach New York versetzt und die ersten One-Hour-Dramatic-Shows in American Radio zu machen. Zufälligerweise bin ich ein Pionier gewesen, immer. Und dann habe ich Sachen gemacht, Reader's Digest, dann Radio, you know, und hauptsächlich dramatische Sachen. Eine Stunde lang. Und dann, wenn TV am Horizont erschien, war es für mich eine natürliche Angelegenheit, weil ich ja den ganzen Bühnen-Background hatte. Und was man mit Kameras macht, das kann man lernen. Da war ich in einer langen Zeit in Television, in Radio, aber ich war immer ein Outsider. Aber ich hatte etwas, das die anderen nicht hatten. Diese Mischung von europäischem Aufwachsen, Erziehung, Kultur, und das Verlangen, das Beste von Amerika zu lernen. Diese zwei Faktoren haben dazu beigetragen, dass ich immer akzeptiert wurde. Es gibt eben Menschen, die immer Außenseiter sind. Teilweise ist das verbunden mit Akzent, teilweise ist es verbunden mit Geschichte. Ich war eben mein ganzes Leben lang Außenseiter. Aber das stört nicht. Es gibt auch andere, die Außenseiter sind. Und die sind oft sehr nette Leute. Das erste Leben hat so schauderhaft geendet, dass das natürlich ein Schatten wirft. Ich muss sagen, die 4 Jahre oder so an den Theatern in Breslau war eigentlich für mich die ideale Art zu arbeiten. Es war ein gutes, großes Ensemble, mit dem man beinahe jedes Stück besetzen konnte. Die Auswahl der Stücke, in der wir einen Einfluss hatten, war sehr farbenreich, vielfältig. Alte Stücke, neue Stücke, Erstaufführung, Uraufführung. Und die Arbeitsmöglichkeit war so groß, dass man niemals das Gefühl hat, dass es Arbeit ist. Und in gewissen Wegen die ersten Pionierjahre in Live-Television. Wir konnten machen, was wir wollten. Es war eine große Experimentation. Niemand wusste das endgültige Wort an irgendetwas. Alles war möglich. Und durch Versuch und eine gewisse Art von Willenskraft ist man mit Resultaten angekommen, die einfach erstaunlich waren. Sie hat in Factories, in der Fabrik gearbeitet. Was hast du gemacht? Lampenschirme? Ja, erst habe ich richtig geschneidert. Ja. Geschneidert. Dann habe ich gute Lampen, seidene Lampenschirme gemacht. Und dann habe ich nachher an der Maschine Stückarbeit gemacht. Und da kommt es drauf an, je mehr ich gemacht habe, desto mehr Geld habe ich gekriegt. Ne? Und das hat den anderen, ich war die einzige Weiße in der Fabrik. Und ich habe am meisten rausgebracht und dann sind die neidisch geworden. Das ist natürlich, ich habe meine Arbeit gemacht, ich bin zu sehr deutsch gewesen in der Beziehung. Ne? Man hat hintereinander gearbeitet und nicht irgendwie. Und das hat, wir mussten Geld verdienen. Und das war für mich selbstverständlich. Man war viel zu beschäftigt hier. Ja. Um Brot auf den Tisch zu bringen und die Miete zu zahlen. Das hat einem zu viele Probleme gehabt. Man hat riesige Probleme gehabt, um weiterzukommen, ja. Um Arbeit zu kriegen. Politisch haben wir keine Probleme hier gehabt. Nein, nie. Gott sei Dank nicht. Wir wissen, dass es Antisemitismus hier gibt, dass es Nazis und hier gibt. Ist aber wieder im Moment. Ja, aber Gott sei Dank. Aber sie wissen es hier. Sie wissen es und sie halten es sehr in Schranken. Ja. Amerika ist nicht wie Deutschland. Amerika ist ein zu sehr ein Land, das gemischtes. Ein zu gemischtes Volk, um eine Rassensuperiorität, wie Hitler sie gepredigt hat, aufkommen zu lassen. Sie bringen jetzt dauernd Hitler-Filme ja, wieder. Ja, aber eben als Warnung. Als Warnung. Halt. Regelrechte lange Filme. Halt. Was wir dem unserem alten Deutschland gegenüber fühlen, ist ziemlich selbstverständlich. Das ist unvergesslich, unvergeblich. Der modernen Generation gegenüber haben wir nicht diese Gefühle. Denn wir wissen, sie sind ja nicht geboren gewesen. Sie haben hier gewusst, wir wissen, dass sie absolut nichts mit Hitler und Nazis zu tun haben konnten. Denn sie waren ja gar nicht mal da. Wie können sie dafür verantwortlich gemacht werden? Wenn wir mit alten Deutschen zusammenkommen, haben wir immer noch eine große, nicht Angst, das nicht, denn nein, wir sind ja Amerikaner. Kein gutes Gefühl. Aber kein irgendwie. Gutes Gefühl. Nein. Es gibt hier einen ganz großen deutschen Club, dem wir bewusst nicht hingegangen sind, nicht? Weil wir mit den Leuten nicht zusammenkommen wollten. Und wie Sie wissen, gibt es ja hier auch eine Masse Nazis in Amerika. Ja. Die wie nennt man sie, die Skinheads. Ja, ja, die sind ziemlich neu. Ziemlich neu, aber es hat sie immer gegeben. Nicht? Und wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben, ganz selbstverständlich. Und wir wollen uns selbst nicht aufregen, denn was für ein Grund, was für Gutes tut das? Ne? In den ersten Jahren habe ich mich überhaupt nicht mit deutscher Politik beschäftigt. Allerdings war ich immer interessiert an Politik als solche und habe natürlich damit auch die deutsche Politik mitgehört und mitgemacht. Aber kannte sie wohl kaum besser als, sagen wir, die französische Politik oder die italienische. Die Spaltung Deutschlands war natürlich ganz klar und da mich niemand gefragt hatte, was sie mit Deutschland tun sollten, haben sie ihren eigenen Dreck gemacht. Aber es hat mir auch einigermaßen gepasst. Ich glaube, das war ganz gut so. Ich hätte nie geglaubt, dass in meiner Lebenszeit sich die zwei Teile zusammentun würden. Und wie gesagt, also ich hatte mich über Deutschland nicht mehr besonders gekümmert, wollte nicht deutsch sein, wollte nicht mit Deutsch oder Nazis im geringsten verbündet sein oder eben selbst, dass die Leute dächten, möglicherweise war ja alt genug, ich hätte möglicherweise ein Nazi sein können und man kann ja nicht immer überall sagen, ja, ich bin in Deutschland geboren, aber ich bin Jude, bitte, ich bin kein Nazi. Das war also sehr unangenehm, dass ich meistens den Leuten überhaupt nicht zugegeben habe, dass ich deutsch war, sondern ich sagte, ich bin eben aus Europa irgendwoher und wenn ich in Europa gereist war, bin ich nicht nach Deutschland gefahren und habe auch kein Deutsch gesprochen, sondern nur Englisch, Französisch, Italienisch, aber kein Deutsch. 30 Jahre lang wollte ich mit Deutschland nichts zu tun haben, aber eines Tages, ich weiß gar nicht wieso, dachte ich mir, dass man ein Ende haben musste und dass man sich irgendwie versöhnen muss mit der Vergangenheit. Und da habe ich dann ein deutsches Auto gekauft, ein Audi damals, wohl 1980 ungefähr. Und vor 80, es war wohl in den 70er Jahren, 76, 75, 76, und habe den Wagen in Deutschland abgeholt, musste also tatsächlich nach Deutschland, um das Auto dort abzuholen. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, da war ich in Augsburg und die Audi-Fabrik ist in Ingolstadt. Und das ist in der Nähe von Augsburg und überhaupt im Süden. Und das war sehr schön und sehr hübsch und hat mir ganz gut gefallen. Und die neue Einstellung der deutschen Jugend, die damals gar nicht mehr so jung war, aber jedenfalls nach der Hitlerzeit, nach dem Krieg geboren, war ja oft sehr sozial interessiert und linksstehend. Mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit Deutschland als solches einen Friedensvertrag zeichnen konnte, solange die Unterzeichnenden keine Leute waren, die in meinem Alterslager standen. Denn die in meiner Alterslager standen und oftmals mit mir sprachen und dann sich bemerkten, dass ich verhältnismäßig gut Deutsch sprach, ich war doch Amerikaner, und wie kommt denn das? Und wenn die Leute so in meiner Alterslage waren oder älter als ich, dann war immer wieder die Frage, wo wart ihr während der Hitlerzeit und wie habt ihr euch verhalten? Nicht wahr? Und da man das wirklich niemandem fragen kann und auch niemals eine wahre Antwort kriegen würde, habe ich mich entschlossen, mich mit den Leuten nicht in Verbindung zu setzen und mit denen nicht zu sprechen. Ich spreche also nur mit jungen Leuten. Und ich habe junge Menschen aus Deutschland getroffen, die viel zu jung sind, um irgendetwas Direktes erinnern zu können. Die wissen, dass all diese Dinge, die unaussprechlichen Dinge, stattgefunden haben. Aber wie gesagt, die Sünden der Väter, Unsinn. Wie sind in der DDR tatsächlich ausgesehen hat, wusste ich schon 1985. Es war furchtbar. Da war ein Entsetzen. Wir sprachen vorher hier über Los Angeles und über die Luft und die Ethologie Los Angeles. Die Ethologie in Weimar war so entsetzlich, dass man kaum atmen konnte. Der Kohlenduft, der über der ganzen Stadt lag, war unheimlich. Es gab kein Restaurant, das offen war. Es gab überhaupt nichts. Die Leute waren unwillig und unmütig. Also, dass es in Deutschland nicht gut ging und dass in den Sozialländern überhaupt im Osten nicht sehr gut ging, war klar. Aber ich glaube persönlich, dass das System nicht falsch war, sondern dass die Führung falsch war. Sozialismus bedeutet nicht, dass man unbedingt keine Freiheit haben sollte. Es sollte so meines Erachtens nach das Gegenteil sein. Wir waren zweimal, seitdem wir ausgewandert drüben in Deutschland, einmal in 1964. Wir haben das Gefühl Heimat gesucht und es war nicht mehr da. War nicht mehr. Absolut nicht mehr da. Wir haben festgestellt, dass die neueren Menschen, die jüngeren Menschen damals schon nichts von Hitler wussten und nichts wissen wollten. Und besonders die Alten haben immer gesagt, sie haben von nichts gewusst und ihre Kinder nie davon erzogen, darüber gelehrt worden. Wurde auch in der Schule nicht nichts erwähnt. Überhaupt nicht. Was uns natürlich sehr abgelehnt haben. Nein, wir haben keinen guten Eindruck gehabt. Nein, absolut nicht. Wir haben Fahrten gemacht, wir sind rumgekommen, wir haben Leute besucht. Wir waren auch in Hohenlimburg, in Westfalen. Wir sind dann nachher, nachdem wir aus Berlin weggegangen sind, sind wir noch 3 Wochen in Deutschland geblieben. Ja. Noch 3 weitere Wochen. Aber in Berlin selbst haben wir auch Leute aufgesucht. Aber wir waren Amerikaner. Wir waren keine Deutschen mehr. Das ist der Unterschied. Wir sind vollkommen distanziert von dem Gefühl, Deutsche zu sein. Alles war fremd. Berlin sieht völlig anders aus, als wir uns erinnern. Es ist nicht mehr so, wie wir es gewöhnt waren. Absolut. Wir haben die Häuser nicht mehr gefunden, die bestanden nicht mehr und die Leute haben nicht mehr gelebt. Es war eine fremde Stadt. Vollkommen. Selbst die Gegenden, die uns bekannt waren, wie zum Beispiel mein Gymnasium, was heute noch besteht, was ich besucht habe, eins der größten Kaufhäuser der Welt, das KDW am Kurfürsten Damm, was bekannt ist, völlig fremd. Völlig fremd. Hätte genauso irgendwo genauso anders sein können. Wir haben keine Beziehung mehr dazu gehabt. Wir sind Amerikaner geworden. Wir haben kein Gefühl mehr, dass wir auf deutschem Boden irgendwas mit nichts. Das ist völlig ausgebrannt. Dafür hat Hitler gesorgt, dass wir völlig ausgebrannt sind in der Hinsicht. Ne? Ich war in West-Berlin und in Ost-Berlin in 85 ungefähr und nochmal später in 87. Und die Existenz der Mauer war immer eine verrückte Idee, meines Erachtens nach. Meine Freunde erzählten mir damals, dass die Mauer nur teilweise eine Einmauerung war. Es war auch teilweise war es eben, weil die Ostdeutschen oder Ostberliner nicht nach dem Westen kommen sollten. Aber teilweise war es auch, dass die Westberliner nicht nach Ostberlin kommen sollten, um denen das Gemüse wegzufressen. Aber trotzdem war eben die Mauer eine seltsame und unheimliche Situation. Ich hatte gehofft, dass die Verbindung der beiden Länder, ein Verständnis zwischen den zwei Ländern entstehen sollte. Ich hoffte, dass diese zwei Länder separate Länder bleiben würden, mit ähnlich wie Deutschland und Österreich zum Beispiel oder Deutschland und die Schweiz. Möglicherweise in einer föderalen Gemeinschaft zusammenkommen könnten, aber hätte nie geglaubt und auch nicht wirklich gewollt, dass es wieder zu einem Land mit einer Nationalität kommen sollte. ich dachte mir, dass die Entwicklung im Osten, die soziale Entwicklung im Osten, zu stark sein würde, um wieder in eine kapitalistische Situation sich einfinden könnte. Anscheinend versuchen sie es. Ob es gelingen wird, ist mir sehr, sehr, sehr fragwürdig. Kommt ihr von drüben? Ja, wir kommen von drüben. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Wir hatten deutschen Besuch hier. Wir hatten zwei deutsche Damen hier aus Berlin. Die sind nicht vom Television weggekommen, selbstverständlich. Wir waren alle aufgeregt. Wir waren aufgeregt. Natürlich. Nicht selbstverständlich, aber es hätte genauso auf dem Mond passieren können. Naja, nicht ganz so. Für mich ja. Denn wir haben alle damit gerechnet, es wird nicht in unserer Lebenszeit mehr passieren. Wir hätten nie geglaubt, dass das passieren könnte. Nie geglaubt. Nicht? Aber es war so voraus unvorgesehen. Das war das Einzige. Wir haben mitgefühlt mit denen, denn die waren natürlich vollkommen aufgeregt. Für mich wäre es was anderes gewesen, ganz andere Gefühle als für uns. Natürlich, sie leben darunter. Wir an für sich sehen es von außen nur. Ja. Mit Bezug auf die Wiedervereinigung Deutschlands, es ist für uns ein fremdes Land, völlig fremdes Land. Ich kann es hundertprozentig verstehen, dass sie es getan haben. Aber wenn das zum Beispiel in Brasilien passiert wäre, würde ich genauso fühlen für sie. Das ist so weit, wie es geht. Es sind keine Deutschen für mich. Also ich bin kein Deutscher mehr. Wie kann ich das Mitgefühl haben für die Leute? Es ist eine Freiheitsrevolution gewesen, vor der ich einen Hut abnehme. Aber sie ist nun mal gerade in Deutschland passiert. Es hätte genauso woanders passieren können, hätte mich genauso gefühlt. Naja, dann hätte es einen nicht, überhaupt nicht betroffen. So hat es einen doch irgendwie betroffen, weil man gewusst hat, sie haben sich endlich befreit und es wird anders werden, was man nicht erwartet hat. Das stimmt, man hat es nicht erwartet. Und die meisten Leute hier in Amerika sind nicht sehr politisch eingestellt, links oder rechts. Das ist die Division, so wie sie in Europa ist, ist hier nicht so stark. Die meisten Leute sind hier apolitisch, aber rechtsstehend. Die wussten nur, dass die Kommunisten die Bösartigen sind und wir die Guten sind. Und als die Kommunisten jetzt im Nachrichtendienst angesagt wurde, dass die Kommunisten eben den Kalten Krieg verloren hätten, da war ein großer Jubel. Und deswegen, ich glaube, der Jubel in Amerika ist nicht so sehr, dass Ostdeutschland frei ist, sondern dass der Kapitalismus gewonnen hat. Aber ob der Kapitalismus wirklich gewonnen hat, ist mir noch sehr zweifelhaft. Ja, aber wie lange wird das anhalten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keinen. Wir haben keine Meinung keinerlei Wissen darüber. Das ist für uns zu entfernt. Viel zu entfernt. Nicht nur kilometerweise, sondern geistig entfernt. Wir sind nicht interessiert dran. Warum sollen wir uns darüber Kopfschmerzen machen? Wir haben hier mit unseren eigenen Wahlen zu tun. Wir haben mit unseren eigenen Wahlen zu tun. Sehr sogar. Ja. Sehr. Unsere Probleme hier, ne? mit Präsident Bush und mit den Republicans. Ich will nicht drüber sprechen, aber es interessiert uns nicht. Ja, man hat das natürlich hier sehr schnell gesehen, sofort gesehen. Ich war durch die Fernsehleute, die waren ja alle da. Also ich habe mich gefreut darüber, denn ich glaube, nach dieser langen, langen Zeit sehe ich keinen Grund daran, Rache zu führen. Also ich habe mich gefreut, dass die Leute ein Gefühl der Freiheit hatten. Freiheit kann nie falsch sein. Freiheit kann nur zum besseren Leben führen für alle. Und das freut mich und da bin ich völlig daran beteiligt, an der Freude und an der Hoffnung, dass es zum besseren Leben wird. Aber Freiheit ist nur ein Begriff, das ist kein System und das Leben ist nicht immer nur Freiheit, es ist auch sehr viel anderes, liegt da dabei und daran. Und ich fürchte eben nur, dass die sozialen Fortschritte, die in den östlichen Ländern, in den sozialistischen Ländern gemacht wurden, dass diese Fortschritte wahrscheinlich nicht weiterhin in das gesamte Land mitkommen werden, sodass die sozialen Verhältnisse schlechter werden. ich bin pessimistisch, sagen wir es mal so. Ist zu schnell, ist nicht durchgedacht. Es ist, auf Englisch haben wir ein Wort, das heißt immediate gratification. Also man muss alles sofort erreichen. Das ist im wirklichen Leben unerreichbar. Ich bin also sehr pessimistisch. Und ich glaube auch, dass die Westdeutschen einiges aufgeben müssen, um das viel ärmere Land mitmachen zu lassen. Und das wird ihnen auch nicht passen. Es wird also zu schweren und wahrscheinlich bösartigen Anstößen kommen. Ich bin mir, und ich weiß nicht, ob alle so denken, aber ich bin mir sehr überzeugt und bewusst, dass wenn Ost- und Westdeutschland ökonomisch wieder aufgebaut wird, es die größte Macht Europas werden wird. Und wenn sie sich in militärischer Hinsicht auch wieder dementsprechend aufbauen können, haben wir Angst. Nicht für uns, aber für die nächste Generation. Aber wird es wieder sein wie vorher. Überlegen Sie sich doch mal, wie viele Kriege hat Deutschland mitgemacht schon und woraufhin? Und davor haben wir Angst. Und wenn Deutschland wieder derartig mächtig wird und wieder Ansprüche an die Welt stellen wird, dann braucht es bloß einen Funken, um die Deutschen wieder zum Marschieren zu bringen. Und genau dasselbe wieder wie vorher. Es war 1900, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg war es noch schlimmer. Und vor dem Dritten haben wir Angst. Und ich glaube nicht, dass es in unserem Leben passieren wird, aber die nächste Generation wird dementsprechend aussehen. Denn selbst im Versailler Vertrag wurde Deutschland verboten, Waffen herzustellen, war verboten, ins Rheinland einzuwandern. Ist alles hinfällig gewesen, war alles nur Papier. Die Deutschen sind Teutonen. Und seit Geschichte sind die Teutonen immer kriegerisch gewesen. Immer noch Expansion, immer noch Verbreitung ihrer Ideen. Militärisch habe ich davor keine Angst. Auch keine Angst im Sinne der Politik. Aber ob es klappen wird, ist noch eine große Frage. Also ich halte es sehr leicht möglich, dass die ganze Sache zusammenfällt und sich wieder in zwei verschiedene Föderationen einteilt. Und ich glaube auch, dass das keinen großen Sinn hat, den Drang nach Osten wieder zu beginnen. Denn das wäre der dritte Weltkrieg. Und wir haben genug. Und zwar gar nicht so schön. Und die Wiedervereinigung, das ist nur mein Gefühl, ist mehr ein Gefühl als eine Meinung, ist etwas Natürliches, das auch in irgendeiner Form zustande kommen muss. Denn der gegenwärtige Zustand ist unnatürlich. Es gibt keine Eastdeutschen oder Westdeutschen, es gibt Deutsche oder keine Deutschen. Und wenn es auch nicht die beste aller Lösungen ist, es ist etwas, das eine Hoffnung und Möglichkeit in sich trägt. So, wenn die Wahlen kamen in Ostdeutschland und Mr. Kohls Demokraten gewonnen haben, habe ich ein unangenehmes Gefühl hatte, weil dieser Mann für mich, und ich würde nicht sagen, dass er ein Idiot ist, aber er gibt eine sehr gute Imitierung davon ab. Da sind andere Leute, wie der Genscher und der Präsident von West Germany, ich kann im Augenblick nicht seinen Namen finden, die von einem ganz anderen Kaliber sind. Aber diesen Mann als Führer eines vereinigten Deutschlands mit seiner christlichen demokratischen Partei. Und was ist Ihre persönliche Einstellung zu dem sehr schnellen Zusammenbringen der Deutschen. Abwartend. Nicht? Ja. Also, muss man schauen. Ne? Sind Sie pessimistisch abwartend oder optimistisch abwartend? Eher optimistisch abwartend. Es ist sehr schnell gekommen. Das ist ja eine große Überraschung für die Deutschen selbst. Was ist es? O Heimat, wir sind alle dein. So lang, sofern wir gehen. Du hast uns schon im Kindesschlaf ins Herz hineingesehen. Kein Weg ist, den wir heimlich nicht nach einem Heimweg fragen. Wer ganz verwandelt, wird im Traum zu dir zurückgetragen. Corny, kitschig. Ich weiß auch nicht mehr, wer es geschrieben hat. Bestimmt kein großer Dichter. Denk ich an Deutschland. Jüdische Emigranten in Amerika. Ein Originaltonhörspiel von Roswitha Kraus. Schnitt Christoph Bette. Ton Georg Fett. Regieassistenz Christiane Ohaus. Regie Roswitha Kraus. Eine Produktion des RIAS Berlin. Roswitha Kraus ließ Emigranten zu Wort kommen, die damals mit gemischten Gefühlen auf das wiedervereinigte Deutschland blickten. Mit Überraschung, aber auch mit Sorge vor einer erneuten deutschen Machtentfaltung.